こんにちは。あなたに会えてとても嬉しい。 Weiß nicht deinen Namen, sprich leider deine Sprache nicht. Es ist wie ein Zauber, der nur durch deine Augen spricht. Mich hat dein Feuer verbrannt, Mädchen aus dem fernen Land. Ich spür ein Verlangen, dein Haar zu fühlen in meiner Hand. Gib dir ein Zeichen und will dir in die Augen sehen. Die Sprache der Sehnsucht ist ohne Worte zu verstehen. Nur diesen Augenblick, geh nicht weiter, komm, bleib hier. Du hast mich verzaubert, so hör mich doch, ich ruf nach dir.